Rodion Romanowitsch hat zwei Auswege. Entweder eine Kugel in den Kopf oder Sibirien. Sonja blickte ihn entsetzt an und erbebte. Seien Sie ruhig, ich weiß alles von ihm selbst und bin kein Schwätzer. Werde es niemand sagen. Sie haben gut daran getan, dass Sie ihm sagten, er solle hingehen und sich selbst anzeigen. Das wird bedeutend vorteilhafter für ihn sein. Nun, und wenn der Ausweg Sibirien sein wird, werden Sie ihm doch folgen. Nicht wahr? Nicht wahr? Dann brauchen Sie dieses Geld. Für ihn werden Sie es brauchen, verstehen Sie? Wenn ich es Ihnen gebe, gebe ich es damit ebenso gut ihm. Außerdem sollen Sie sich verpflichtet haben, die Mietschulden bei Amalia Iwanowna zu bezahlen. Ich habe es gehört. Sofja Semjonowna, warum übernehmen Sie immer so unüberlegt die Verpflichtungen und die Schulden anderer? Katharina Iwanowna schuldete es doch dieser Deutschen, nicht Sie. Also was geht Sie, diese Deutsche, an? In dieser Weise kann man auf der Welt nicht weiterkommen. Und dann noch, wenn jemand Sie morgen oder übermorgen nach mir fragen sollte, und man wird es tun, so erwähnen Sie nicht, dass ich jetzt bei Ihnen gewesen bin, und zeigen Sie in keinem Fall das Geld und sagen Sie niemandem, dass ich es Ihnen gegeben habe. So, und jetzt auf Wiedersehen. Er stand auf. Grüßen Sie, Rodion Romanowitsch. Nebenbei gesagt, übergeben Sie vorläufig das Geld meinetwegen Herrn Rasumichin zur Aufbewahrung. Kennen Sie Herrn Rasumichin? Natürlich kennen Sie ihn. Das muss ein kluger Bursche sein. Bringen Sie ihm das Geld morgen oder wenn Sie Zeit haben. Bis dahin aber verstecken Sie es gut. Sonja war ebenfalls vom Stuhl aufgestanden und blickte ihn erschrocken an. Sie wollte unbedingt etwas sagen, etwas fragen, aber sie wagte es nicht gleich und wusste auch nicht, wie sie es anfangen sollte. Aber wie wollen Sie denn jetzt bei solchem Regen ausgehen? Nun, wer nach Amerika reisen will, darf sich vor Regen doch nicht fürchten. Ne? Leben Sie nun wohl, liebe Sofja Semjonowna. Leben Sie und leben Sie lange. Sie werden anderen von Nutzen sein. Ja? Sagen Sie bitte Herrn Rasumichin, dass ich ihn grüßen lasse. Sagen Sie ihm, Arkadi Iwanowitsch Svidrigailov lässt Sie grüßen. Mit diesen Worten sagen Sie es ihm. Aber Sie müssen es unbedingt ausrichten. Er ging fort und ließ Sonja verwundert, erschrocken und mit einem unklaren und bedrückenden Verdacht zurück.